1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, 1 Uhr nachts und 32 Sekunden. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wieder Freinacht heute, Freitemennacht. Wieder könnt ihr anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über welches Thema. 0800 220 50 50, die kostenfreie Telefonnummer, die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht, die erste Anruferin heute Nacht ist die Alexandra. Und die Alexandra ist 20. Das stimmt, oder? Hallo? Ja, das stimmt. Das stimmt. Hallo, Domian. Da ist sie. Alexandra, was geht's bei dir? Ich würde ganz gerne mit dir über meine Beziehung, also über meinen Freund sprechen. Ja. Und zwar sind wir jetzt seit dem 7.3. letzten Jahres zusammen. Ja. Wir kennen uns aber schon knapp 5 Jahre durch unseren Freundeskreis. Mhm. Und es war halt am Anfang alles ganz toll und wie das halt so bei einer Beziehung ist. Er ist auch 6 Jahre älter als ich, er ist 26. Mhm. Ich bin relativ schnell zu ihm gezogen, so im April offiziell, aber erst im August umgemeldet. Und es ist halt so, dass er sich jetzt Weihnachten letzten Jahres zum Beispiel mit seinen Arbeitskollegen getroffen hat. Er ist Banker, mhm, und mich halt nicht mitgenommen hat. Alle anderen Arbeitskollegen haben halt den Mann oder die Freundin oder so mitgebracht und er hat, mhm, mich halt erst gar nicht gefragt, ob ich mit wollte. Mhm. Ich hatte halt dann das Gefühl, ob er sich irgendwie für mich schämt, weil ich keine abgeschlossene Ausbildung habe. Mhm. Und so ist es momentan halt auch, dass er sich kaum noch um mich kümmert, es keinerlei Gespräche mehr gibt. Er kommt halt von der Arbeit, setzt sich an den Rechner, zockt seine Online-Spiele und es sind halt auch keinerlei Unterhaltungen mehr da. Das klingt aber sehr ernüchternd. Ja, es ist sehr ernüchternd. Das klingt sehr ernüchternd. Keinerlei Unterhaltungen mehr da, das heißt auch kein Zärtlichkeit im Umgang. Gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Absolut. Ihr lebt also so nebeneinander her. Ja, praktisch gesehen, das ist noch eine Wohngemeinschaft. Ich habe das vorhin schon zu seinem Team gesagt. Es, ja, hört sich sehr hart an. Ich komme mir mittlerweile vor wie die Putze in der Wohnung, die Hure im Bett. Also Sex gibt es noch? Ja, es ist halt mittlerweile so, entweder will er und ich will nicht oder er will nicht. Ja. Und wenn wir ihn dann doch haben, es ist zwar so, dass ich immer noch halt meine Orgasmen habe, mhm, aber es ist halt nicht mehr so schön, wie es mal am Anfang war. Mhm. Hast du ihn darauf angesprochen? Wurde darüber geredet? Ja, jedes Mal, wenn ich ihn drauf anspreche, was es an mir denn gibt, was er nicht mehr mag oder was er noch mag, gibt es halt Ausweichungen, er reagiert gar nicht mehr. Es ist halt auch so, dass wir momentan verschiedene Arbeitszeiten haben, mhm, und dadurch, dass ich jetzt halt bei einem Fastfood-Unternehmen arbeite, habe ich halt kaum Freizeit mit ihm zusammen. Ja, ja. Ich halt auch am Wochenende arbeite, wenn er frei hat. Ach so, aber wenn wir ach so dann mal Zeit zusammen hätten, dann sitzt er halt am Computer und ist nicht wirklich ansprechbar für mich. Das heißt also, wenn es mal einen freien Sonntag gibt, wo ihr beide frei habt, dann unternehmt ihr nichts miteinander, sondern ja, er macht seine Sachen und du, ja, du machst deine Sachen dann. Genau. Ja. Das geht jetzt so in dieser krassen Art und Weise. Wie lange würdest du sagen, geht es so? Seit 4, 5 Monaten schon. Mhm. Also praktisch gesehen genauso viel Routine drin wie in der Ehe meiner Großeltern, die seit 53 Jahren verheiratet sind. Ja, das ist schon eine lange Zeit, finde ich, auf eure Gesamtzeit gesehen ist das eine lange Zeit. Mhm. Klingt wirklich nicht gut, um nicht zu sagen, es klingt dramatisch. Ja. Wenn er dann immer so dem Gespräch aus dem Weg geht, hast du schon mal irgendwas Härteres angedroht, dass du gesagt hast, also wenn wir nicht irgendwie auf eine Linie kommen, ich kann das nicht mehr, ich möchte das nicht mehr? Ich bin schon mehrmals am Heulen zusammengebrochen, dass ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr dazu, ich mache den Haushalt alleine, ich habe einfach keine Nerven mehr dazu. Alle raten sie mir, ihn zu verlassen, halt meine Freunde, meine Familie, und es ist halt leichter gesagt als getan, weil ich liebe ihn halt. Okay, aber hast du schon mal etwas härter reagiert? Ja, habe ich. Was sagt er dann? Gar nichts. Ich habe es schon mal so gemacht, dass ich für eine Woche zu meiner besten Freundin nach Essen bin. Ja. Halt jeglichen Kontakt irgendwie unterbrochen habe, dass ich mich halt abends noch mal gemeldet habe, so nach dem Motto, vermisst du mich nicht irgendwie, meinst du nicht, dir mal Gedanken darüber, mhm, zu machen, wo ich bin, ob mir nicht was passiert ist? Mhm. Nee, ich habe mir gedacht, du bist vielleicht bei deiner Mutter oder sonst wo. Wenn dir was passiert wäre, hättest du dich ja sicher schon gemeldet. Das ist halt dann ein bisschen hart. Das ist ein bisschen extrem hart. Allerdings. Hast du immer ganz klar gefragt, was empfindest du für mich noch? Ja, ich gestern Abend so eine Unterhaltung. Er hat sich nämlich bei meiner Freundin, meiner Nachbarin, per Internet ausgekotzt. Das würde ihn ja ankotzen, dass ich halt auf den Rechner dauerhaft Viren draufknallen würde, was nicht stimmt. Hm. Ich habe uns jetzt vielleicht einmal ein Virus eingefangen, was keine Absicht war. Hm. Und sie hat es meiner Schwester per Internet erzählt. Meine Schwester ist 16, die hat es meiner Mutter erzählt und meine Mutter wiederum hat es mir erzählt. So ist es eh bei mir gelandet. Hm. Daraufhin habe ich ihn dann halt angesprochen. Und er sagte dann, ja, wenn du meinst. Und als ich ihn gestern Abend gefragt habe, was wir hier eigentlich noch führen, ob das noch wirklich eine Beziehung ist, sagte er ganz trocken zu mir, ja, eigentlich führen wir hier gerade gar nichts mehr. Ich so, was ist denn das dann für dich? Ja, eine WG. Ich so, oh, toll, super. Ja, aber dann, Alexander, ist es doch schon klar. Das ist doch die Antwort. Wenn er sagt, wir führen hier eigentlich nichts mehr, das ist eine WG, dann ist er nicht konsequent und trennt sich von dir. Er lässt es so laufen, solange wahrscheinlich, bis er eine andere hat, weil ihm das bequemer ist. Du putzt ja immerhin. Und du machst irgendwas im Haushalt oder weiß ich? Ja, momentan boykottiere ich das Ganze ein bisschen. Es sieht bei mir also momentan aus wie bei Hempels oder Sofa. Oh, okay. Und da kriege ich dann zu hören, du boykottierst ja alles. Ich sehe ja, was erwartest du denn von mir? Aber Alexander, damit ist doch die Entscheidung eigentlich schon gefallen, dass du dich von dem trennen musst. Ja, es ist nur halt leichter gesagt als getan. Ich habe mir jetzt hier in Düsseldorf gerade relativ viel aufgebaut. Ich habe hier meinen Job. Meine Mutter hat mir zwar angeboten, zurück nach Essen zu kommen, zu ihr zu kommen. Aber das möchte ich halt persönlich nicht. Ich möchte nicht unbedingt jetzt wieder zurück nach Essen. Nicht wegen meiner Familie. Das ist egal. Wohin du gehst, ist egal. Aber dass du da raus musst aus der, also auf jeden Fall schon mal aus der WG-Situation. Ja, Domian, ich flüchte schon. Ich habe morgen normalerweise frei. Ich gehe jetzt morgen Abend freiwillig arbeiten auf Nachtschicht von 18 bis 3. Ja, aber das ist ja auch keine Lösung. Ne? Das ist ja keine Lösung. Das ist ein Zwischenschritt. Aber du musst ja eine Entscheidung fällen, was du grundsätzlich möchtest und wohin du willst. Was hält dich denn noch an diesem Mann? Oder bei diesem Mann? Dass ich ihn halt immer noch über alles liebe. Ich weiß. Was hält dich denn noch an diesem Mann? Ich liebe ihn. Was hält dich denn noch an diesem Mann? Das ist mir, das sagt mir überhaupt gar nichts. Dass ich ihn liebe und ich weiß es einfach nicht. Vielleicht ist es halt einfach meine ganze Art und Weise, wie ich über eine Beziehung denke. Okay, was hält dich an ihm, an seinem, an seinem Verhalten, an seinem Charakter? Eigentlich gar nichts mehr. So, da haben wir es. Eigentlich gar nichts mehr. Das, was du eventuell für den noch fühlst, wird offensichtlich überhaupt nicht erwidert. Insofern musst du dir dieses Gefühl allmählich abschminken. So hart das klingt. Ja, ich weiß. Abschminken ist vielleicht ein bisschen sehr krass ausgedrückt, aber dagegen vorgehen, dich zumindest da nicht weiter hineinsteigern in dieses Gefühl, sondern dir die harten Fakten vor Augen halten, die jetzt ständig auf dich zukommen durch ihn, wie er sich verhält. Wenn du ihm sagen würdest, pass mal auf, ich möchte nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich ziehe aus, ich will, dass wir uns trennen. Und wenn du das so sagen würdest, dass er das auch wirklich spürt, dass du es ernst meinst. Dann kommt von ihm, wenn du meinst, dass du das tun willst, dann geh. Alexandra, dann geh bitte. Dann geh bitte, demütige dich selbst nicht. Ja, ich muss dann halt nur noch wissen, wohin. Okay, das ist dein Bier, das musst du dir jetzt, das musst du jetzt irgendwie organisieren. Aber da musst du gehen. Allein wegen deiner Selbstachtung. Wirklich, damit du dir auch nur mit erhobenem Haupt in die Augen gucken kannst vorm Spiegel. Ja. Sonst hat das irgendwann was Jämmerliches, was Kralliges und was, dass jemand bettelt um ein bisschen Zuneigung. Hast du doch gar nicht nötig. Nein, nicht wirklich. So, jetzt musst du sehen, dass du deinen Alltag organisiert kriegst, nämlich insofern, dass du irgendwie ein Zimmer vorübergehend irgendwie in der WG vielleicht oder eine eigene Wohnung findest. Das ist deine Hauptorganisationsaufgabe im Moment. Mhm. Und dann raus aus der Beziehung. Okay. Alles Gute. Achso, Domian, was ich noch fragen wollte, bekomme ich ein Autogramm von dir? Sehr gerne. Wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ich habe ja euch gestern Abend zugehört, dieser Markus, der mit seiner Freundin mit dem Alkoholproblem, es hat mich halt ein bisschen angepisst, dass er sagte, von wegen, er würde da nicht wegkommen, also er wäre seit 2 Jahren Alkoholiker. Meine Mutter ist Trockenalkoholikerin, hat 2 Kinder und es gibt genügend Gründe aufzuhören und man schafft es, egal wie. Und wenn ich mir dann von ihm anhören darf, von wegen, ach nein, und es gibt ja keine Gründe, wie du es halt gestern sagtest, dass er seine Freundin zurück möchte, das sollte sein Hauptgrund sein. Genau, sehe ich auch so. Ja. Alexandra, wir melden uns gleich nochmal wegen der Anschrift bei dir. Okay, danke dir. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, nochmal der Hinweis in Sachen Autogramme. Meine Regie bitte ich mal, die Leitung wegzunehmen, die gerade gesprochene Leitung. Ihr könnt auch tagsüber anrufen und ein Autogramm bestellen oder ihr schreibt ganz einfach einen Brief hier an uns mit Rückumschlag und eurer Adresse drauf an den WDR 1 Live Domian 50 600 Köln und dann erledigen wir das sehr gerne für euch. Arnold, 62, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Domian. Ja, guten Morgen, Herr Arnold. Um was geht's? Das Thema ist, ich habe meine Frau erschossen. Ja, es tut mir leid. Du hast deine Frau erschossen? Ja, es tut mir leid. Ich komme da nicht drüber weg. Arnold, wann hast du das getan? Ich bin Zigeuner. Ja. Herr Domian, Sie wissen, was Zigeuner ist, ne? Ja, sicher, klar. Aber die Frage war, wann du deine Frau erschossen hast. Ach, das war vor Jahren. In welchem Jahr war das denn? Das war 1960. Bitte? Ich habe selber die Polizei angerufen. Arnold, lass mich doch mal, gib mir doch mal einfach eine Antwort. In welchem Jahr hast du deine Frau erschossen? Das war 1960. 1960, okay. Warum hast du das getan? Ja, das kann ich ganz kurz erzählen. Ich muss nur die vorherige Geschichte erzählen. Ich bin Zigeuner. Ich bin von Tür zu Tür, habe gebettelt und Sachen verkauft und Scheren geschliffen und Körbe gepflegt und Schirme gepflegt. Mhm. Sowas kennst du vielleicht auch, ne? Ja, klar, ja. Ja, so alt bist du ja noch nicht wie ich, ne? Aber ich habe das gemacht und nachher, wie ich so 25 Jahre alt war, ja. Da habe ich eine Arbeitsstelle aufgenommen, ne? Arnold, ehe wir jetzt in die ganze Lebensgeschichte reinkommen, sag mir bitte, warum du deine Frau erschossen hast. Was ist denn passiert? Ich bin früher nach Hause gekommen als erwartet. Ja. Ich bin in der Wohnung reingekommen. Ja. Meine Frau hieß Waltraud. Ich habe immer Waldi gesagt, ne? Ja. Ja. Und dann bin ich in den Flur reingekommen, habe die Tür aufgeschlossen. Sag Waldi, sag, wo bist du? Nicht in der Küche, nicht im Wohnzimmer, nicht im Schlafzimmer. Habe ich geguckt, ne? Ja. Da lag die mit einem fremden Mann im Bett. Aha. Ja. Also die ist hier fremd gegangen und du hast sie dabei erwischt. Genau. Und du hattest da eine Waffe zur Hand? Nein, noch nicht. Und da bin ich wieder zurückgegangen in das Wohnzimmer. Da habe ich eine Waffe gehabt, eine 765er. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Nee, kenne ich nicht, aber... Muss ich auch nicht kennen. Jedenfalls hattest du eine Waffe. Die habe ich geholt, bin wieder ins Schlafzimmer reingegangen. Da habe ich geschossen. Ich wollte den Mann abschießen. Und meine Frau habe ich getroffen. Das ist ja unglaublich. Du hast gar nicht geredet, sondern direkt geschossen. Ja, hundertprozentig. Wohin hast du deine Frau geschossen? In den Kopf? Nein. Die hat vorne in den Brustkörper einen Schuss gekriegt. Und der war tödlich? Herr Domian, das stimmt. Aber, lass mich einfach ein bisschen weiterfragen, damit wir die Geschichte richtig verstehen. Der Mann, mit dem deine Frau im Bett lag, hast du den auch noch angeschossen? Oder was ist mit dem passiert? Der ist über den Balkon flüchten gegangen. Ach so. Da habe ich noch hinterher geschossen. Da ging nicht mehr. Den habe ich nicht mehr erwischt. Ich wollte ich war ja sauer. Du warst sauer. Wolltest du bei dem ersten Schuss ihn auch treffen? Schon? Ja, selbstverständlich. Das heißt, du hast aus Versehen deine Frau erschossen? Genau. War deine Frau sofort tot? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich habe den Notarztwagen angerufen und die Polizei angerufen. Ich habe die Waffe dahin gelegt. Ja. Und Notarztwagen kam, Polizei kam. Ja. Ja, Herr Wimmer, was ist? Aber der Notarzt hat doch dann, du weißt es doch, ist sie dann im Krankenhaus gestorben oder ist sie noch in der Wohnung verstorben? Nein, die war schon verstorben im Bett. Im Bett, Ja, und Wie kamst du überhaupt in den Besitz einer Waffe? Das haben alle Zigeuner eine Waffe. Mhm. Entschuldige bitte, alle Zigeuner, die Zigeuner sind, die besitzen eine Waffe. Ich besitze jetzt noch eine Waffe. Ich habe jetzt noch ein Jagdgewehr hier in der Wohnung. Du darfst eine Waffe besitzen, nachdem du einen Menschen erschossen hast? Ich darf keine Waffe besitzen. Du hast keinen Waffenschein, aber du hast noch immer sowas. Warum? Illegal. Ja, warum hast du das? Ja, weil ich als Zigeuner so Es ist ja nur einmal genug Unglück geschehen. Warum hast du dann nicht überhaupt deine Waffe abgegeben? Ich habe die erste Waffe abgegeben, wo ich die Polizei angerufen habe. Okay, aber du hast ja eine neue besorgt irgendwann. Irgendwann, ja. Ihr sagt mir erstmal, zu was du dann, du bist dann vor Gericht gestellt worden, zu was bist du verurteilt worden? Ja, selbstverständlich. Ich bin verurteilt worden, nicht wegen Mord, wegen versuchten Mord. Und dass aus Versehen, dass ich ihn getroffen habe, meine Frau getroffen habe, bin ich so vor 15 Jahren Knast verurteilt worden. Kennen Sie vielleicht J.V. Werl? Nee, kenne ich nicht. Aber ich wiederhole nochmal, weil die Leitung auch nicht so ganz gut ist. Du bist zu 15 Jahren Haft dann verurteilt worden. Ja. Und die Haft hast du dann auch ganz ganz abgesessen? Ja, bis 1989. Bis 89. Ja. So, und jetzt sagst du heute, dass dass diese schwere... Ich komme da nicht drüber weg. Ja. Ich komme da wirklich nicht drüber weg. Das belastet mir so, das geht gar nicht mehr. Mhm. Ich träume jeden Abend davon. Hast du danach nochmal eine neue Beziehung angefangen oder gar geheiratet? Nein. Nein, du lebst heute alleine. Ja, genau. Mhm. Ja, lieber Dobian, bitte. Ich bin so weit, ne, dass ich auch nicht mehr leben möchte, ne. Mhm. Ich möchte dahin, wo meine Frau ist. Ja, hör mal, jetzt fange ich bald an zu heulen hier. Bitte, hilf mir. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich weiß das nicht mehr. Ich habe immer versucht, sie zu erreichen. Heute habe ich das endlich mal geschafft. Mhm. Bitte, hilf mir. In all diesen Jahren, Arnold, ist die Gewissensbelastung nicht weniger geworden? Sie ist stärker geworden oder, also gleich geblieben oder stärker geworden? Ich habe meine Strafe dafür bekommen. Gut, das ist gerecht, aber ich komme da nicht drüber weg. Mhm. Wenn ich den Mann kriegen, vor die Augen kriegen würde, dann darf ich das sagen? Hier darf man alles sagen. Wenn ich den Mann vor die Augen kriegen würde, würde ich ihm, darf ich das sagen? Du sagst. Dann würde ich ihn erschießen und mir selber auch. Das Arnold, ich will dir mal was sagen. Da ist ein sehr großes Unglück geschehen, an dem du bis heute zu leiden hast. Ja. Ich bin erschüttert darüber, dass du sagst, dass du nochmal einen Menschen erschießen würdest wollen. Ja, wegen meiner Frau. Ja, davon wird deine Frau nicht mehr lebendig und dadurch würdest du dein Gewissen auch nicht entlasten. Ich bin erschüttert, dass du das so sagst. Ich bin wirklich erschüttert. Ja, glaub ich. Weil ich erahne deine Gewissensnot, aber dass du in Gedanken darüber überhaupt nachdenkst, nochmal eventuell, es ist ja nur jetzt eine Fantasie, einen Menschen zu erschießen, finde ich wirklich ganz, ganz schlimm und sehr erschreckend. Sehr erschreckend. So findet man nie und nimmer einen auch nur ansatzweise einen Frieden. Ja, du bist gestraft genug, du hast deine 15 Jahre Strafe, deine gesetzliche Sache abgesessen und du hast deine persönliche Gewissensbelastung, ja. Ja, ich komme aber nicht drüber weg. Ich habe Probleme. Mhm. Ich bin jetzt Poolrentner. Mhm. Ich hab wirklich Probleme. Ich komme da nicht wirklich nicht drüber weg. Hattet ihr Kinder? Nein. Hast du noch Menschen, Verwandte um dich herum? Ja, selbstverständlich. Und deswegen wollte ich auch sagen, ich bin allein gelassen worden. Ja. Seit das passiert ist mit meiner Frau, haben meine Verwandten und meine Geschwister keinen Kontakt mehr mit mir. Ich verstehe. Gar, die wollen nichts mehr ich von verstehe. Mir wissen. Ja, ich bin der Auffassung, Arnold, dass das, was du gerade angedeutet hast, oder dein Wunsch, dass du dir selbst das Leben nimmst, ja. dass das nicht die Lösung ist. Und dass dieses auch nicht, dass das ein weiteres falsches Verhalten wäre nach all dem, was geschehen ist. Was ja. du machen kannst und was du tun könntest. Herr Domian, da haben Sie recht. Da haben Sie recht. Ich möchte ja auch noch weiterleben. Ich bin 62 Jahre alt. Mhm. Und ich werde im Januar, am 17. Januar dieses Jahr 63. Ich möchte noch ein bisschen leben, aber ich habe jetzt gar keinen mehr. Meine ganze Verwandtschaft, die wollen von mir nichts mehr wissen. Ja. Die schreien nicht. Ja, das hast du gerade gesagt, ja. Ja. Ich kann dir nicht sagen, wie man mit einer solchen Schuld lebt. Das weiß ich nicht. Ich kann. Es gibt immer Möglichkeiten und Strategien, wie man damit umgehen kann, auf therapeutischer Basis. Das gibt es. Deshalb möchte ich gerne, dass wir dich jetzt aus dem Hintergrund anrufen und in Ruhe darüber reden. Das bedeutet, dass du auflegst und dass wir dich gleich nochmal anrufen, dass wir uns nochmal bei dir melden. Okay? Ach, vielen Dank, Herr Domia. Sehr gerne. Dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal, Arnold. Danke. Auf Wiedersehen. Aber ich weiß nicht weiter. Deswegen melden wir uns jetzt gleich bei dir. Ja, gut. Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiederhören. 0800 220 5050. Ich weiß es nicht, wie man mit einer Schuld fertig wird, wenn man einen Menschen auf dem Gewissen hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss man es einfach Zeit seines Lebens aushalten, dass man das getan hat. 0800 220 5050. Es geht weiter mit Claudia und Claudia ist 34. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Claudia. Was ist dein Thema? Ach, ich habe Liebeskummer. Das klingt mit 34 ein bisschen albern, finde ich. Also ich bin seit 10 Jahren mit jemandem zusammen. Mhm. Wir haben letztes Jahr im Dezember geheiratet. Ja. Wir haben 2 Kinder. Wie alt sind die Kinder? 7 und 4. Ja. Wir haben uns damals, als das erste Kind kam, ein kleines Häuschen gekauft. Und ich dachte alles noch, es ist alles wunderschön und so, wie es sein sollte. Aber seit der Geburt des ersten Kindes hat sich mein Mann so ganz anders entwickelt, so kein Spaß mehr, keine Freude mehr, keine Freunde einladen, so Verantwortung so im Übermaß. Wie Verantwortung im Übermaß, wie meinst du das? Also er ist immer darauf aus, dass alles so akkurat und in einem Zeitplan abläuft und wenn was dazwischen kommt, ist das eine Katastrophe. Ach, und da würden dann Freunde und Verwandte oder ja Nachbarn stören? Genau, oder wenn ich mal weggehen möchte oder so, das ist ja furchtbar. Das war nach der Geburt des ersten Kindes, das heißt, das ist 7 Jahre her. Mhm. Und seit 7 Jahren führt ihr jetzt ein sehr, ich würde mal fast sagen, zwanghaftes Leben? Ja. Habt ihr gar keine Freunde mehr? Doch, aber so der treibende Keil bin ich immer. Ja. Ich bin auch jemand, der so, ich rede gerne mit Leuten und ich hab gern Leute um mich und... Also der hat sich nach der Geburt des Kindes, was ja sonderbar ist, das ist nach der war vorher ganz anders. Ja. Ein geselliger Mensch und keiner rausgegangen. Ja, wir sind weggegangen, wir haben uns getroffen, wir sind weggefahren. Mhm. Macht sich das denn sonst auch noch an irgendwelchen Dingen fest, außer, dass er keine Leute in der Wohnung haben will und dass er nicht weggehen möchte? Gibt es sonst auch noch irgendwelche merkwürdigen Verhaltensweisen? Also ich komme damit nicht zurecht, dass er küsst mich nicht gerne, er schmust nicht gerne, wir können keinen Film zusammen gucken, ohne zu streiten. Also ach so, das kommt auch alles noch hinzu. Ja. Schlaft ihr dann noch miteinander? 3-4 Mal im Jahr. Und wie ist das dann, wenn ihr miteinander schlaft? Es ist immer irgendwie das Gleiche. Also man könnte sich das auch schenken? Ja. Geht das dann von dir aus oder von ihm? Von ihm. Hast du das Gefühl, dass er Lust daran hat oder ist es für ihn auch eine Pflichtübung? Nee, wenn er dann mal will, dann... Will er auch? Dann will er auch. Mhm. Und ihr streitet, wenn ihr Fernsehen guckt? Ach, wir streiten ständig. Über kleine, unbedeutende... Über völlig unbedeutende Sachen, über die ich nie nachdenken würde. Was ist schön in eurem Leben? Die Kinder. Mhm. Was ist schön an ihm? Mit ihm? Ach, seit langem gar nichts mehr. Mhm. Wurde je darüber gesprochen? Ja, ich versuche immer über ihn, also ich versuche immer zu sprechen mit ihm darüber. Aber er, sobald ich irgendwas anfange, sagt er, oft du nörgelst nur rum und... Hat sich das eigentlich nach der Geburt des zweiten Kindes vor 4 Jahren irgendwie noch verstärkt? Nee, danach hat er sich sterilisieren lassen, damit ja nicht noch ein drittes Kind ins Haus kommt. Achso, er wollte das zweite Kind gar nicht? Nee, er wollte es gar nicht. Ist er denn nett zu den Kindern? Er ist zu dem zweiten Kind sehr, sehr, sehr nett. Netter als zu dem ersten. Ach. Aber ist er schon bedenklich zurückhaltend bei dem ersten? Das ist ein Junge, das zweite ist ein Mädchen. Ich habe das Gefühl, er ist sehr streng und er will von ihm ein Verhalten von einem Erwachsenen. Ach so, dabei ist der Kleine erst 7. Ja. Also ich bin jeden Tag schreite ich ein und sage, Mensch, lass das doch, das. Mhm. Der ist so klein, das versteht er doch noch nicht. Er hat keine andere. Was? Ich sage, er hat keine andere. Also ich würde mal sagen, nein. Mhm. Wenn, dann wäre es perfekt überspielt. Ja. Mhm. Bist du eine unglückliche Frau? Ja. Das hast du jetzt aber sehr spontan gesagt. Ja, das bin ich. Mhm. Ja. Wenn die Kinder nicht wären, lass uns das mal einfach mal so denken. Dann wäre ich schon lange weg. Wärst du schon längst weg. Mhm. Daran hast du auch schon gedacht. Ja, schon oft. Mhm. Du bist ja erst 34, Claudia. Oh, ja, und ich fühle mich wie 24. Ja. Das kann jetzt nicht die nächsten 30 Jahre so weitergehen. Das habe ich mir auch schon gedacht. Und selbst wenn, was ist, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Mhm. Dann bist du mit ihm alleine. Oh Gott. Aber so kann man gar nicht denken. Ich meine, die Kinder sind noch sehr klein. Wir reden jetzt noch über... Ja gut, aber wir reden noch über mindestens 10, 15 Jahre. Mhm. Willst du so noch 10 Jahre leben? Nee. Welche Lösung gäbe es? Das ist so schwer mit der Lösung. Wer nimmt eine Frau mit 2 Kindern? Und selbst wenn ich jetzt alleine dastehe, das ist so schwer, über die Runden zu kommen mit 2 Kindern. Ich glaube, das ist nicht die richtige Fragestellung. Wer nimmt eine Frau mit 2 Kindern? Darum geht es doch jetzt erstmal gar nicht. Es geht doch erstmal darum, dass du die jetzigen Verhältnisse klärst. Und was dann kommt, wird sich zeigen. Da gibt es ja noch jemanden anderen. Oh, wen gibt es da? Den Patenonkel von meiner Tochter. Auf den hast du ein Auge geworfen? Das ist jetzt vielleicht falsch ausgedrückt. Wir kennen uns seit 15 Jahren. Mhm. Also wir haben uns schon vorher gekannt, bevor mein Mann da war. Mhm. Und die beiden kannten sich aber auch schon länger vorher. Ja. Ja. Also wir haben uns so übereinander kennengelernt. Ja. Und dieserjenige, der ist immer präsent bei uns und der kommt auch oft und der ist immer da und willkommen. Und der ist nett. Ja. Ist der solo? Nein. Nein. Ist zwischen dir und dem irgendwann mal ein bisschen was gelaufen? Ja. Oh. Also wir haben uns nur geküsst. Wann? Das letzte Mal? Vor 3 Tagen. Oh. Und wie oft habt ihr euch geküsst? Also so die letzten 2 Wochen so 3 Tage. Achso, dann ist das relativ neu aufgebrochen. Mhm. So latent, vielleicht schon sehr lange da. Gesprochen wurde schon öfters darüber. Mhm. Das heißt, du bist auf der einen Seite unglücklich mit deinem Mann und bist irgendwie ein bisschen verliebt. Ja, ganz schön sehr. Also, genau, nicht ein bisschen, sondern du bist richtig verknallt. Ja. Das ist so dieses Seelenverwandte, was man immer sucht im Leben. Und er kriegt das natürlich mit, dass du in der Ehe sehr unglücklich bist. Ja, er weiß das. Er weiß das. Mhm. Hat er denn er kennt ja nun deinen Mann auch sehr gut. Hat er eine Idee, was da los ist? Nee, er weiß es nicht. Er sagt, er kennt ihn auch von früher anders, dass er da sehr oft weg war und Spaß hatte und so. Und das so kennt er ihn nicht. Jetzt sagt natürlich alle Logik, nach dem, was du mir erzählt hast, dass es vermutlich überhaupt gar kein Zurück in diese Ehe geben kann für dich. Ja, aber wohin geht's dann für mich? Das ist jetzt die große Frage. Wenn du dein Gefühl beschreiben solltest für deinen Mann, welches Wort würde dir da einfallen? Grausam. Grausam? Ja. Also da ist nichts mehr? Nee. Du sagst nicht den Satz, ich liebe ihn irgendwie doch noch? Nee. Nee. Herr Claudia, da sind die Fakten ja auch wieder klar. Das ist jetzt nur das große komplizierte Unterfangen, wie führt man dich da raus und wie führst du dich ja selbst raus? Das, was mich heute dazu gebracht hat, dich anzurufen, war das Telefonat mit dem Patenonkel vorhin, was ich hatte. Ja. Also vorgestern war es eigentlich noch so, wo ich dachte, Mensch, der fühlt genauso wie ich. Mhm. Und er hat immer so gesagt, warte mal ab, was die Zukunft bringt. Das hat immer so optimistisch geklungen. Mhm. Und heute war das so völlig anders. So. Von dem Patenonkel? Ja. Mhm. Weißt du, Claudia, ich finde auch, dass dieser Patenonkel nicht der Grund sein sollte, aus der Ehe rauszugehen. Sondern der Grund, aus der Ehe rauszugehen, ist deine absolute Unzufriedenheit. Und wenn du dann eine Weile alleine lebst, ist das auch erstmal egal. Die Frage ist jetzt nur, wie du das machst. Und ist deinem Mann das so klar, dass du so unzufrieden bist? Also eigentlich wäre es mir nicht verständlich, wenn es nicht klar wäre. Du hast ihm aber noch nie gesagt, wenn das so weitergeht, dann will ich mich trennen. Doch, das war auch schon. Und was hat er da gesagt? Naja, so ungefähr so, dann gehe ich oder dann gehst du und das habe ich mir ja gedacht. Oder auch so ähnlich so wie vorhin das Gespräch. Das ist immer so, das ist immer so. Mhm. Ja, wie da, keine Ahnung. Ich würde in dem Fall ja auch gar keine Eheberatung mehr. Das habe ich ihm schon vorgeschlagen, da hat er sich strikt gegen geweigert. Ah ja. Also in dem Fall würde die Eheberatung wahrscheinlich nur dazu führen, dass man sich gegenseitig klar ist, es geht genau, nicht mehr. Genau, dass ich recht habe. Ja, gut, dass es nicht mehr geht, sagen wir so. Mhm. Also für dich wäre es vielleicht das Beste, wenn du, um dich zu klären, dass du selbst mal einige Male zu einer solchen Beratung gehst, alleine. Das geht auch? Das geht auch, ja. Dass du da mal mit einem neutralen Menschen nochmal drüber sprichst, wie du das anstellen könntest. Ich glaube, von meiner Einschätzung der Fakten, wie du sie mir jetzt erzählt hast, musst du da raus. Ich weiß, das ist immer leicht gesagt und ich weiß, dass da 1000 Probleme dranhängen. Man hat 2 Kinder, da ist ein Haus und da sind Millionen Dinge. Hm. Aber es ist alles lösbar und Hunderttausende von Paaren haben das auch geschafft. Es geht ja um die Zufriedenheit, es geht ja um dein Herz und um dein Glück und deine Lebenszufriedenheit. Aber weißt du, Domian, mein Herz, das hängt seit 15 Jahren an diesem anderen. Seit 15 Jahren. Ja, umso dringender musst du erstmal deinen Mann verlassen. Aber er hat mir ja heute so einen Korb gegeben. Verlass erstmal deinen Mann. Du willst jetzt auf Nummer sicher gehen, ne? Du willst den einen erst verlassen, wenn du weißt, da ist ein neues Nest für mich gebaut. Hm. Nee, so geht's nicht. So geht's nicht. Bring erstmal dein Leben in Ordnung. Steh erstmal auf eigenen Beinen. Aber das ist finanziell auch wieder so schwierig. Wie? Finanziell ist das wieder so schwierig. Ja, ich weiß, da will ich auch gar nicht leichtfertig beurteilen. Aber es geht. Die Alternative ist unglücklich sein. Die Alternative ist unglücklich sein und du bist auch für deine und vor deinen Kindern unglücklich und das darf nicht sein. Die merken das. Die Menschen sagen immer, wir sind zusammen wegen der Kinder. Mein Gott, aber die Kinder kriegen das doch mit, wenn Mama und Papa nicht glücklich sind miteinander. Nee, das stimmt. Claudia, das ist meine Einschätzung, mehr kann ich dir nicht sagen. Das Ziel muss sein, für dich aus der Ehe rauszukommen. Meine Meinung. Wenn du allein nicht zurechtkommst, dann geh zu einer Beratungsstelle. Aber letztendlich musst du für dich die Entscheidung treffen. Hm? Das ist so schwer. Da kann ich dir nicht mehr helfen. Ich weiß. Ich wünsche dir alles Gute und viel Glück. Gut, ich danke dir, Domian. Auf Wiederhören, Claudia. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, morgen haben wir ein Thema, ein ganz großes Thema. Morgen heißt das Thema Sehnsucht. Und ich möchte gerne mit euch über eure Sehnsüchte sprechen. Ich möchte gerne mit Menschen reden, die große Sehnsucht haben. Zum Beispiel Sehnsucht nach Gesundheit oder Sehnsucht nach einem verstorbenen Menschen, den ihr sehr geliebt habt, oder nach Anerkennung oder Sehnsucht nach erfülltem und ausgefallenem Sex oder die Sehnsucht nach einem schönen Körper vielleicht oder so ganz grundsätzlich und fast schon philosophisch die Sehnsucht nach Sinn. Viele verzweifeln ja daran, dass sie sagen, ich weiß überhaupt nicht, warum ich lebe und was das Ganze soll. Und ich hätte so gerne einen Sinn in meinem Leben. Das ist unser Thema morgen, Sehnsucht. Wir haben gerade in der Redaktion so ein bisschen drüber gesprochen und ich glaube, jeder von uns hat eine Sehnsucht. Manche Leute haben eine ganz große Sehnsucht, manche haben kleinere Sehnsüchte, wo es nicht so ganz drauf ankommt. Aber viele haben ganz große Sehnsucht nach irgendetwas. Ich möchte gerne mit euch über eure Sehnsucht reden, morgen. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen morgen, wie immer. Um 1 beginnt die Sendung und natürlich rund um die Uhr mailen unter domian@wdr.de. Sehnsucht morgen, unser Thema. Jetzt weiter mit einer freien Themennacht und herzlich willkommen, sage ich, zu Bernd. Der ist 34. Hallo Bernd. Guten Morgen. Hallo Bernd. Um was geht's bei dir? Ja. Ich bin seit 6 Monaten arbeitslos. Meine Ehefrau weiß von der Arbeitslosigkeit leider nichts. Ach. Ja, ich habe es leider verheimlicht. Ich habe bei einer Firma in Duisburg gearbeitet. Ich komme aus Mülheim. Ja. Na Ruhr. Ja. Ich habe es aus Stolz nicht gemacht oder gesagt. Und was hast du gearbeitet? Ja, ich habe als... ich weiß nicht, ob ich die Firma senden. Die Firma muss ich nicht, aber warst du Arbeiter oder hast du im Lager? Controlling von Arbeitsmaschinen. Verstehe, okay. Mhm. Und ich bin jetzt seit dem 01.01.2009 arbeitslos. Meine Ehefrau weiß von der ganzen Sache nicht, also sprich seit... Aber du gehst jeden Morgen pünktlich aus dem Haus? Ich gehe jeden Morgen ganz pünktlich aus dem Haus, als ob ich ganz normal arbeiten müsste. Und was machst du den ganzen Tag dann? Ja, ich gehe zum Bekannten, wir spielen Karten oder ich gehe halt spazieren. Und hast keine Angst, wenn du spazieren gehst, dass dich irgendjemand Nein, habe ich keine Angst. Ich fahre nach Oberhausen ins Zentrum und ja, da laufe ich keine Gefahr, jemanden zu sehen, der aus meinem Umfeld ist. Und das Hauptproblem, ich sage jetzt, was heißt Hauptproblem? Ich sag mal, das ist allein schon eine absolute Scheiße von mir, dass ich das jetzt ein halbes Jahr vereinigt habe. Ja. Jetzt habe ich jetzt das große Problem, jetzt ist Sommer oder wird Sommer und meine Ehefrau hat den Urlaub geplant und den Urlaub kann ich finanziell nicht finanzieren. Du verdienst ja jetzt, oder du hast jetzt... Ich habe jetzt Arbeitslosengeld, ich habe den Briefkastenschlüssel versteckt, beziehungsweise den habe ich einkassiert. Das heißt, wenn irgendwo Post vom Arbeitsamt kommt, dann kriegt meine Frau nicht zu Gesicht. Ja, und du hast jetzt definitiv viel weniger Geld in der Hand als vorher. Ja, deutlich weniger. Deutlich weniger, klar. Also, ja, ja. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Müssen wir nicht reden, genau. Ich habe nicht knauserig gelebt in der Vergangenheit, aber sparsam halt. Und dadurch habe ich Rücklagen gebildet, die bis jetzt ausgereicht haben, vielleicht auch die nächsten 2 bis 3 Monate ausreichen, dann ist Schluss und Urlaub ist sowieso nicht mehr drin. Dann ist finito, dann würde mein Lügengerüst zusammenfallen. Habt ihr Kinder? Wir haben keine Kinder. Du sagtest gerade, ich habe es ihr aus Stolzgründen nicht gesagt. Erklär mir das mal ein bisschen näher. Kann ich dir ganz einfach sagen, bitte. Dass heutzutage Arbeitsplätze verloren gehen, ist kein Geheimnis, brauchen wir nicht drüber zu reden. Ja. Nur, dass ich davon betroffen bin. Ja. Ist natürlich für mich kein Kompliment. Nee, verstehe ich nicht. Bernd, es ist heute nichts Besonderes, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Aber es ist in der Regel immer klar, eigentlich zu 99% klar, dass die Arbeiter nicht schuld daran sind, sondern schuld... Ja gut, aber trotzdem, warum trifft es mich und nicht den Jupp? Gut, das ist ein Schicksal, aber es ist ja nicht das dein... Das ist nicht Schicksal, das ist, sage ich jetzt ganz einfach, das ist kein Kompliment für mich. Nein, stopp. Ich muss mir an die eigene Nase passen. Warum? Wo trifft dich denn Schuld? Warum hat es nicht meinen Arbeitskollegen getroffen? Es hat mich getroffen, ja, warum aber das, mein Arbeitskollegen? Ja, ganz einfach, dann irgendwo... Langsam. Wo hast du denn Schuld an der Sache? Ja, ich habe ganz normal gearbeitet, ich bin immer pünktlich gewesen. Eben. Du hast doch keine Schuld daran. Wenn du dir jetzt was hättest zu Schulden kommen lassen, wenn du geklaut hättest oder irgendwas, könnte ich verstehen. Aber so, es ist doch kein Makel, keine Schande, arbeitslos zu sein. Dafür können die Menschen doch nichts. Die meisten wollen doch arbeiten und du auch. Ja, ich will auch arbeiten. Ja. Also ich finde es nicht prickelnd, irgendwo spazieren. Absolut, kann ich verstehen. Aber nochmal, es ist doch nicht dein Versagen, dass du arbeitslos bist. Ja, vielleicht bin ich da zu selbstkritisch. Du siehst es völlig falsch. Du siehst es falsch. Jahre. Ich habe jetzt 14 Jahre gemalocht. Mhm. Ich sag jetzt wirklich malocht. Ja. Für mich gab es jetzt kein Jahr oder keinen Monat, keine Woche, wo ich jetzt gesagt habe, jetzt abgesehen von Urlaub oder Feiertagen. Mhm. Feiertage gibt es bei uns nicht. Es läuft alles 365 Tage im Jahr um 24 Stunden. Also, da gibt es keine Feiertage. Ich sag jetzt mal nur einen Urlaub. Ich habe immer gearbeitet, ich bin immer pünktlich gewesen, zuverlässig gewesen. Für mich gibt es nicht jetzt hier gar nichts zu machen. Das ist das Problem. Okay, Hut ab und Respekt vor dir. So, was heißt Respekt? Das ist für mich selbstverständlich. Ja, so. Aber dann muss dir doch auch in den Kopf gehen, dass du auch nicht eine Andeutung von Schuld trägst, dass du arbeitslos geworden bist. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich jetzt schuld dran bin, nur die Situation stört mich. Ich habe meiner Frau gesagt, ich liebe meine Frau. Okay, aber dafür... Pass auf, ich habe meiner Frau gesagt, ich habe hier einen guten Job, ich verdiene ganz gut, ich liebe dich über alles. Und ich kann uns beide finanzieren und ich möchte nicht, dass du die irgendwo deine Finger schmutzig machst, mit irgendwo, was weiß ich, Klojobs oder was, putzen gehen musst. Ist alles ehrenwert. Ich kann das finanzieren, mach dir deine Hände nicht schmutzig, ich mach das alleine. Okay, ist alles ehrenwert und alles völlig in Ordnung, finde ich ja gut. Aber man muss jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Verdammt nochmal, du kannst nichts dafür und kein Mensch wird dir einen Vorwurf machen. Kein Mensch auf der Welt macht dir einen Vorwurf. Ja, ich mach mir selbst einen Vorwurf. Ja, aber das ist doch albern, ist doch völliger Blödsinn. Albern, Ich bin immer. Ja, dann versuch mal jetzt auch mal. Vielleicht bin ich zu selbstkritisch. Nee, das hat mit Selbstkritik auch nichts zu tun. Das ist einfach ein verquerer Gedanke, den du da im Kopf hast. Du bist ein guter Kerl, du hast immer fleißig gearbeitet und hast jetzt das große Pech, arbeitslos zu sein. So wie viele andere Menschen auch. Und niemand auf der Welt würde dir auch nur einen Ansatz von einem Vorwurf machen. Auch deine Frau nicht. Das sind sehr unglückliche, schicksalshafte Umstände im Moment, in die du geraten bist. Ohne auch nur ein wenig von deinem Zutun. So, jetzt finde ich, ist das Allerdringlichste. Wie ist das Verhältnis zu deiner Frau? Ja, eigentlich perfekt. So. Perfekt. Weißt du, wenn ich, lass uns mal, spaßeshalber mal eben durchspielen. Wenn ich deine Frau wäre, wäre ich sowas von sauer jetzt, dass du mir ein halbes Jahr was vorgespielt hast. Da würde ich sagen, hör mal, du bist mein Kerl. Das heißt, wir haben richtiges Vertrauen miteinander, zueinander. So. Und man teilt die guten Zeiten und die schlechten Zeiten. Ja. Und jetzt gucken wir beide, wie wir über die Runden kommen. Also, du musst deiner Frau erstmal klar Tisch machen. Du musst. Aber kann ich jetzt nicht von heute auf morgen, heute ist Dienstag, ich kann jetzt nicht Mittwoch sagen, auf einmal, Schatz, beim Frühstück, Weißt du was? Weißt du, was das Allerbeste wäre? Jetzt fang nicht noch eine neue Lüge an, dass du irgendwie jetzt erst seit vorgestern oder seit morgen arbeitslos bist. Sag ihr das genau so knallhart, wie du es mir gerade erzählt hast. Kannst du? Komm, du bist ein Kerl, du kannst es. Ja, ich weiß, dass ich ein Kerl bin, nur ich muss dabei heulen. Dann heul dabei. Es ist ja, weißt du, das ist ja keine schlimme Lüge in dem Sinne. Das war ja ein ehrenwerter Hintergrund. Würdest du das als Notlüge bezeichnen? Ja. Ich würde es ja auch nicht übel nehmen. Ich würde erstmal sauer sein, weil ich sagen würde, wieso machst du das? Aber dann wäre es auch gut. Das ist eine Notlüge. Und schwamm drüber. Jeder Tag, den du weiter lügst, ist scheiße. sag ihr morgen, was los ist und geh nicht irgendwie spazieren. Sie wird im ersten Moment etwas enttäuscht sein, aber egal. Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, enttäuscht zu sein, habe ich Verständnis für. Ja. Wäre ich auch. Ja. Bin ich ehrlich zu mir selber. Ja. Also enttäuscht, weil du ihr nicht die Wahrheit gesagt hast. So ja, nur das Problem ist, ich habe auch überlegt, jetzt hier morgen was zu sagen. Nur ich sag mal, das schaffe ich nicht. Ich sag mal, ich brauche da, glaube ich, ein, zwei Nächte drüber zu schlafen. Okay, jetzt kommt auch... Ich sag jetzt mal zum Beispiel am Wochenende oder so, jetzt ist jeder Feiertag da. Ah, genau, das kommt jetzt auf den Tag. Irgendwo so schonend Schritt für Schritt geht, ja. Läuft nicht so gut und irgendwo Arbeitsplätze gehen verloren. Ja, mach's so vor, weiter. Und dann irgendwo sage ich, ja, mich hat's jetzt getroffen, mich hat's nicht seit heute getroffen oder seit morgen getroffen. Genau. Sondern so in Art, genau, ne? Genau, in der Art. Das kommt jetzt auf den Tag. Ich will sie auch nicht verletzen. Ich liebe meine Frau über alles. Ja. Ne? Wenn ich meine Frau nicht lieben würde, hätte ich nicht gesagt, gib deinen Job auf, wir schaffen das auch mit meinem Gehalt. Ne? Genau. Also, so mach es mal. Lass uns das mal so vereinbaren, dass du so angehst jetzt in den nächsten Tagen. Das kommt auf den Tag jetzt auch nicht an. Das ist auch egal. Ja, aber ist schon eine Scheiße. Jetzt, ich sag mal, wenn das von einem Monat wäre, dann kann ich dich verstehen. Ich sag mal, ich kann dich komplett verstehen. Nur ich sag mal, im Endeffekt geht die ganze Lügerei jetzt schon seit einem halben Jahr. Okay. Und da ist natürlich ein Punkt, ein halbes Jahr ist viel, sehr lange Zeit. Ja, aber wie gesagt, ich würde es immer noch abbuchen unter einer fetten, dicken Notlüge. Und die wiegt nicht so schwer. Mach dem Ganzen jetzt ein Ende. Ist das anders? Nee, ja, für mich ist eine Katastrophe. Ja, okay, aber dann mach dem bald ein Ende. Weißt du? Dann ich kann es allein schon aus finanzieller Sicht. Vielleicht zwei, drei Monate, dann ist Ende. Weil ich habe die Ersparnisse gehabt, ich habe immer normal gelebt, jetzt nicht über meine Verhältnisse, ich habe immer irgendwo 200-300 Euro an der Seite gelegt. Ja. Nur das Geld ist auch irgendwann aufgebraucht. Ja. Bernd, du hast es gerade selbst formuliert. Die nächsten Tage sind genau die Tage, in denen du es sagen wirst. Du musst jetzt durch. Zähne zusammen und durch. Ja. Ja, muss. Scheiße. Ja. Aber die Gründe waren ehrenwert. Also. Ja, mir tut das auf einer Seite die Lügerei, tut mir leid, weil ich war immer ehrlich, wirklich immer. So, jetzt bist du ab jetzt wieder ehrlich zu deiner Frau und dann wird sich die Sache schon wieder einrenken. Und ich wünsche dafür wirklich viel Glück und alles Gute. Meinst du nicht, dass das jetzt hier zum Aus der Beziehung führen könnte? Nein. Ach Quatsch. Nein. Vielleicht wird sie auch gerührt sein. Du musst reden. Lange Rede, kurzer Sinn, du musst reden. Viel Glück und toi toi toi, Bernd. Ich danke. Ja, sehr gerne. Mach's gut. Tschüss. Okay, auch tschüss. Tschüss. Hier ist die Undine. Hallo Jürgen. 43 Jahre. Den schönen Namen Undine. Gefällt mir. Um was geht's, Undine? Bin ich jetzt drin, ja? Ja, du bist jetzt drin und drauf, genau. Ich habe ein etwas unpopuläres Thema. Und zwar hat vor ungefähr anderthalb Wochen der Bundestag die Abgabe von künstlichem Heroin an Schwerstabhängige genehmigt. Ja. Und ich denke mal, dass ich da ein Kandidat für sein könnte. Ja. Und zum Thema von morgen, damit geht für mich eine große Sehnsucht höchstwahrscheinlich in Erfüllung. Das heißt, du bist eine schwerstabhängige Frau? Würde wahrscheinlich unter diese Kategorie fallen, ja. Wie lange nimmst du Heroin schon? Also meine Suchtgeschichte geht wesentlich länger. An Heroin nehme ich ungefähr seit 15 Jahren. Hm. Aber nun natürlich nicht jeden Tag, das würde kein Mensch durchhalten, sondern zwischendurch... schreit der Körper dann schon mal nach einer Pause und entsprechende Entziehung und Selbstentziehung zu Hause und so weiter. Aber du hast es nie geschafft. Ich hab nie davon lassen können, nein. Ich war zwischendurch auch mal insgesamt 6 Jahre in der Substitution, also das berühmte Methadon-Programm, das Subutex, alles, was es eben so gibt. Aber hat auch nichts genutzt. Was heißt, hat nichts genutzt? Ich denke, für die Zeit war es in Ordnung, aber irgendwann... bin ich halt immer wieder am Heroin hängen geblieben. Lass uns mal eben die Gelegenheit nutzen. Darüber wird so viel gesprochen mit dem Methadon. Erklär es uns doch mal. Also, da bekommen Leute, die heroinabhängig sind, staatlich oder ärztlich verordnet Methadon. Methadon ist eine Ersatzdroge, kann man das so sagen? Das ist eine Ersatzdroge, die kann man mit dem Heroin selbst nicht vergleichen. Also es ist zwar derselbe Ausgangsstoff, es sind alles Opioide, aber sag ich mal, die Substitutions, das Substitutionsmedikament, von dem es eben mehrere gibt, wie gesagt. Also man nimmt das und es geht einem dann... Nein, es macht im Grunde genommen nur die Rezeptoren zu. Ja, das versteht man jetzt nicht so, die Rezeptoren zu. Das ist der Rezeptor, der im Gehirn sozusagen frei für das Opiat ist. Okay, und was hat das für eine Wirkung? Dass ich kein Bedürfnis mehr nach Heroin habe? Das weniger. Es besetzt den, sag ich mal, den körperlichen Teil. Es macht nicht high. Mhm. Ja, also du kannst, wenn du darauf Heroin nehmen würdest, hätte es keine Wirkung, beziehungsweise du könntest dich ganz schnell überdosieren. Ach so. Weil aber, es eben keine Wirkung hat. Wenn man Methadon nimmt, hat man nicht das Bedürfnis nach Heroin? Das hast du weiterhin. Hat man weiterhin. Aber wenn man es nehme, würde es nichts nutzen? Es würde, weil der Rezeptor halt zu ist. Der ist voll besetzt. Das muss man sich vorstellen wie so ein offenes Gefäß und das ist dann gefüllt mit dem Methadon. Ja. Und wenn man darauf dann weiteres nehmen würde, ja, würde man sich überdosieren, aber hätte trotzdem keine psychische Wirkung dabei. Okay, so. Das hast du alles durchgemacht, hat aber alles letztendlich nichts gebracht und ja, konsumierst weiter regelmäßig Heroin. Rauchst du es oder wie nimmst du es? Oder nee, spritzt es? Ja. Mhm. Du bist 43 Jahre alt. Ja. Was machst du so in deinem Alltag und deinem Leben sonst? Also es hat sich jetzt schon aus den Vorgesprächen ergeben, dass ich wahrscheinlich überhaupt nicht so in das typische Raster passe. Also die Stereotypen und Klischees, die so in der Bevölkerung herrschen, da passe ich nicht rein. Ich habe also eine abgeschlossene Berufsausbildung, ich habe Abitur nachgemacht, ich habe an der Uni Geistes- und Sozialwissenschaften studiert. Mhm. Und für mich war das Heroin nie irgend so ein Szenemittel. Ich habe auch mit der Straßenszene kaum was zu tun. Ja. Also dass ich mir eben meinen Stoff bei den gängigen Dealern besorge, aber ansonsten habe ich mit denen nichts am Hut. Was machst du denn beruflich? Wie gesagt, das, was ich gerade sagte, habe ich gemacht und ich bin seit fast 10 Jahren bin ich berentet. Warum? Also, dauerhaft berentet, naja, weil das, sag ich mal, die Sucht ist nur ein Symptom einer komplexeren Behinderung oder Erkrankung, wie man es nennen will. Eine seelische Erkrankung? Ja, also ich habe so das Höchstmaß an Persönlichkeitsstörungen, was man so haben kann. Mhm. Und da ist alles, was irgendwie destruktiv ist, ist damit. Ich habe einen ganzen Pool von Symptomen, sag ich mal so. Verstehe. Bist du in konstanter psychiatrischer Behandlung? Ich bin mein halbes Leben lang in psychiatrischer Behandlung und mache jetzt seit 10 Jahren, habe ich also einen sehr, sehr guten Therapeuten in der Nachbarstadt gefunden, weil ich dort auch mal stationär war und da hat sich das so ergeben, dass ich dort weiter geblieben bin. Am Donnerstag wieder den nächsten Termin, aber... Das heißt, du nimmst auch Psychopharmaka? Ich habe sämtliche Wirkstoffgruppen an Antidepressiva und Neuroleptika durch und deswegen weiß ich auch wirklich sehr genau, wovon ich spreche. Mhm. Und deswegen, diese ganze Drogendiskussion kann ich nachvollziehen, kann ich verstehen, aber für jemanden wie mich, der da nun wirklich sein halbes Leben lang drin hängt, muss ich einfach mal sagen, zum Beispiel Neuroleptika, die es vielleicht seit 20, 25 Jahren auf dem Markt gibt, die halte ich für wesentlich gefährlicher als den reinen Stoff Heroin zum Beispiel. Ne? Heroin, wie finanzierst du den Konsum? Da bin ich dann wieder ganz klassisch. Also ich habe das Geld nicht. Ich habe 150 Euro im Monat zum Leben, was an der Rente übrig bleibt. Ne? Das ist noch weniger als der Hartz-IV-Satz. Ja. Da bleibt natürlich nur das gängige ab und zu klauen gehen oder Prostitution. Ja. Ach, das machst du auch. Ja, ich gehöre nicht zu denen, die das Geld haben, leider, ja. Wo klaust du? Ich hoffe, der Feind hört nicht mit, aber ja, alles, was, ich habe auch schon auf Bestellung geklaut, eben, was die Leute, denen man sowas anbieten kann, eben so verticken können, ne? Alles. Ich habe alles schon rausgeholt. Wie auf Bestellung geklaut? Wo, bei wem geklaut? Klamotten, Kaffee, Spirituosen. Achso, und hast das dann verkauft? Musik, Elektronik, ja, oder eingetauscht. Hm. Eingetauscht. Hm. Ja. So, und deine Hoffnung ist jetzt, dass du legal demnächst Heroin bekommen kannst? Quasi auf Krankenschein? Ja, es ist so, dass ich jetzt wieder vor einer Entscheidung in meinem Leben stehe. Ne? Also ich habe es ja schon oft versucht. Es gibt ja immer nur die Möglichkeit, entweder mit dem Heroin aufzuhören, oder daran zugrunde zu gehen und nun gehört zu meinem, sage ich mal, Persönlichkeitsbild auch dazu, dass ich so destruktiv bin, also dass ich mich nicht nur massiv schneide, also von Ritzen möchte ich da nicht sprechen, weil das also wirklich eine andere Dimension schon hat bei mir. Hm. und man kann schon sagen, chronisch suizidal bin. Also ich habe schon etliche. Aber das bedeutet doch, wenn du dann das Heroin quasi so zugänglich gemacht bekommst, dass es dann noch schlimmer werden könnte, oder? Ja, das ist, ich sag mal so, das ist vielleicht eine Fehleinschätzung von vielen. Ich habe ja jetzt im Moment, wo ich mit dir spreche, bin ich ja auch zu. Ja, also ich habe jetzt auch was genommen, sonst könnte ich gar nicht so reden. Mhm. Und in dem Vorgespräch habe ich eben auch schon rausgehört, na, du hörst dich ja gar nicht so an und du kannst dich so gut artikulieren und die anderen, die ich kenne, die sind immer so, ja, aber das ist halt nicht so. Hast du die Sorge, dass dadurch, dass du leichter Zugang zu Heroin dann haben wirst, dass es noch weiter, dass die Sucht dadurch noch verstärkt wird? Ich muss dir sagen, darüber mache ich mir gar keine Gedanken. Also ich lebe ja immer an der Grenze zum Nicht-mehr-Leben, muss ich mal so sagen. Das heißt, für dich ist, wie du es gerade gesagt hast, eine Erleichterung, wenn du so an das Heroin kommst. Das wäre auf jeden Fall eine Erleichterung. Du musst nicht mehr kriminell werden und du musst... Genau. Und du musst nicht mehr auf den Strich gehen. Der ganze Stress drumherum ist ja das, was krank macht. Das Heroin selbst als Stoff macht ja nun einfach mal... Es hat keine organischen Folgeschäden, ja, wenn man es wirklich rein einnehmen könnte. Gibt es denn in dir für dich oder gab es in all diesen Jahren den klar formulierten Willen, wirklichen Willen, ich will von dem Zeug weg? Nein. Es war kein ehrlicher Willen, nein. Warum nicht? Weil alles andere, was nebenher im Leben oder was für mich Leben ausgemacht hat, das war alles viel schlimmer. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen Tag meines Lebens jemals genossen hätte. Das habe ich als so viel schlimmer erlebt und hinzu kommt dann noch die ganzen Psychiatrieaufenthalte, wo ich gerne dir da so ein bisschen die Euphorie auch nehmen würde, weil es ist einfach mal nicht so wie ich glaube, da kann man natürlich jetzt im ersten Moment zuckt man da so als Zuhörer zusammen, ich. Ne? Da ist jemand so schwer abhängig und hat nie den wirklichen Willen gehabt, davon wegzukommen. Deine Antwort kann man, glaube ich, erklären und verstehen im Zusammenhang deiner schweren sonstigen psychischen Erkrankung. Das kann man sicherlich so sehen, ja. Das glaube ich. So kategorisieren will, kann man es so sehen. Ja, ich kann das auch nachvollziehen, das ist für andere sehr schwer nachzuvollziehen. Ich würde jetzt auch, will ich ehrlich sagen, und ich würde auch jetzt viel härter und schärfer auf dich reagieren. Das mache ich nicht, weil ich erahne, was du gerade angedeutet hast, dass das so komplex ist, die psychiatrischen Leiden, in denen du drin hängst, dass man da nicht so leichtfertig drüber urteilen kann. Ja. Wie wird denn das, ich bin da gar nicht so richtig informiert, wie wird denn das weitergehen? Dann geht man dann zum Arzt und der verschreibt einem das oder wie läuft das? Nee, also das kann ich dir nicht sagen, dadurch, dass es bisher ja nur als Modellversuch in Hamburg oder München oder so gelaufen ist, und das lief ja jetzt auch aus, kann ich dir das nicht sagen. Ich glaube, da werden extra Zentren eingerichtet, wo das dann unter ärztlicher Kontrolle abgegeben wird. Also das wird wie die Substitution, das ist hier, also ich wohne in Halle, da gibt es verschiedene Ärzte, die das bisher gemacht haben und wahrscheinlich auch weiterführen. Und das zahlt dann wirklich in der Tat die Krankenkasse oder der Staat oder wer auch immer. Ich denke, es wird für die alle mal billiger, als was man sonst auch generell für einen volkswirtschaftlichen Schaden anrichtet als Drogenabhängiger. Ich frage mich gerade, woher bekommen staatliche Institutionen oder der Arzt Heroin? Heroin ist ein halbsynthetisches Opiat. Also kann man ganz normal herstellen. Kann man bei Bayer oder BASF oder so kann man das Bayer bestellen. Bayer hat übrigens das Heroin erfunden, ne? Nur so viel nebenbei. Ja. Ja. Das wird gehen, ja, denke ich. Lebst du alleine eigentlich? Ich habe einen 21-jährigen Sohn, der ist gerade ausgezogen, ja. Du hast einen 21-jährigen Sohn? Ja. Das heißt, er kennt seine Mutter nur abhängig. Und schwer. Ja, aber wie gesagt, verabschiede dich von dem Klischee, dass ich hier nur auf der Couch bin. Nein, das ist mir schon klar. Ja, klar. So ist es nicht. Ja, klar. Der hat natürlich auch schon Situationen miterlebt, die alles andere als schön waren. Ist dein Sohn in irgendeiner Weise auch gefährdet? Trinkt der, raucht der? Ja, er trinkt und kifft. Er trinkt und kifft? Ja, aber dadurch, dass wir ein sehr offenes Verhältnis haben, also unter Kontrolle werde ich nicht bekommen, keine Frage. Und er muss letztlich damit auch irgendwo seinen Weg finden. Ja? Also aber er hat noch nie Heroin genommen. Da möchte ich jetzt mal nicht so sagen, dass... Also da solltest du natürlich... Da solltest du aber wirklich alles dran setzen, dass das nicht passiert. Aber wirklich alles. Ja. Ich muss jetzt auch Schluss machen, weil die Sendung zu Ende geht. Also mir ist schon klar, dass das sehr kompliziert ist bei dir. Und daher wünsche ich dir einfach so ganz grundsätzlich Kraft und alles Gute. Ja. So möchte ich mich von dir verabschieden. Ich danke dir richtig. Alles Liebe. Ja, und alles klar. Dankeschön, tschüss. In der Technik heute Nacht Thomas Wittig und morgen heißt unser Thema Sehnsucht. Was ist eure größte Sehnsucht? Bis morgen, tschüss.